sind talentierte Kriminelle. Es sind die Leute, die von Anfang an eine hohe Affinität zu IT hatten, zu Computern, zu PCs, zu Rechnern. Und es sind jene, die immer dran geblieben sind am Thema. Die Jungs sind ganz am Anfang einfach begnadete Programmierer gewesen, denen es auf den Keks gegangen ist, dass man für Software bezahlen soll. Die Szene ist permanent am Arbeiten. Man hat ja auch permanent seinen Ansporn. Gibt ja auch permanent neue Software, also hat man permanent was zu tun. Am Ende ist es wirklich nur Hobby. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass der 20-Jährige laut ersten Ermittlungen eine weltweit bekannte Gruppe geführt hat, die unter anderem für Millionen Einbußen der deutschen Filmindustrie mitverantwortlich ist. Sag mal, woher hast du eigentlich die neue Office-Version? Ich dachte, die kommt erst nächstes Jahr raus. Bezogen? Mit BitTorrent. Manchmal auch Kazaa. Esel ist auch ganz gut. Ja klar, aber woher kommt das? Und wer tut das da rein? Irgendwelche Leute. Wer denn? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Die Razzia war lange vorbereitet und der bislang größte Schlag gegen Raubkopierer im Internet. Die Menge der genutzten illegalen Raubkopien in Deutschland ist nach einer aktuellen Studie um 20% gestiegen. Auch weltweit sei die Zahl an Raubkopien bereits im dritten Jahr in Folge deutlich gestiegen. Sie liegt der Untersuchung zufolge jetzt bei 18%. Der Schaden für die globale Volkswirtschaft stieg damit auf geschätzte 8,7 Milliarden Dollar, berichtet die BSA. Ein Sprecher der Industrie teilte mit, dass die Quelle der Raubkopien eine im Untergrund agierende Szene sei. Raubkopierer organisierten sich in internationalen Gruppen, den sogenannten Release. Ein FBI-Agent hatte zuvor die Szene für zwei Jahre unterwandert. Ein Sprecher des FBI teilte mit, dass der Kampf gegen Raubkopierer mit dem gegen Drogenkartelle zu vergleichen sei. Digital Underground von Efrem Sen. Download started. Download status 1%. Press cancel to abort. Anfang der 80er Jahre ziehen zum ersten Mal Computer in die privaten Haushalte ein. Und die ersten Anwender kommen in den Genuss von Computerspielen. Die Daten werden auch auf handelsüblichen Musikkassetten vertrieben. Einzelgänger kopieren bereits um diese Zeit mit einfachen Methoden Computerspiele und verbreiten sie unter Freunden, was damals noch Handspreading genannt wird, der Schulhoftausch. Wenn man jetzt ein Original gekauft hatte, war das erstmal kopiergeschützt. Das war natürlich schlecht. Handel, Jan Krömer. Function, Autor des Buchs No Copy. Group, Tropenverlag. Man muss sich in die Entwicklung der Szene in etwa so reindenken. Man hatte da also einen Datenträger in der Hand, den konnte man aber nicht kopieren, aus welchen Gründen auch immer. Es gab aber irgendjemanden, der hatte die Fähigkeiten, das zu tun. Der hat das Ding dann gecrackt und deswegen nannte er sich ja auch Cracker. Da haben sich halt Leute zusammengeschlossen, die sich in ihrer Freizeit damit auseinandergesetzt haben, Software jedem kostenlos zugänglich zu machen. Handel, Gandhi. Function, Szenemitglied und Editor. Group, Moods. Und das waren echte Könner. Und das sind auch Leute, die oftmals heute in der Computerbranche arbeiten. Die ersten Cracker waren eigentlich Einzelgänger. Ich meine, das ist ja klar. Wer solche enormen Fähigkeiten hat, der hat erstmal niemanden gefunden, mit dem er seine Fähigkeiten auch teilen konnte. Stell dir vor, du bist ein totaler Computerfreak und um dich herum sind ganz normale Computernutzer. Und selbst der Informatikprofessor kann dir nicht das Wasser reichen. Und plötzlich merkst du, da gibt es noch andere Menschen wie du auf der Welt. Im Jahre 2007 besteht die Szene seit mehr als 25 Jahren. Sie hat sich zu einer Subkultur entwickelt mit dem Ziel, jeden erdenklichen Kopierschutz zu knacken. Es sind keine Einzelgänger mehr und ihre technischen Fertigkeiten sind überdurchschnittlich hoch. Ganze Wirtschaftszweige geben ihr die Alleinschuld an ihrem Untergang, wie die Musikindustrie in den letzten Jahren. Chatroom, Couriers, 1337, Topic, Go, Big or Go, Home, 12 Members, Active, Cash Me, Drag and Drop. Kennst du diesen Foxtrot? Ja, der neue Top Courier von Total Control. Hab ihn auf dem SETA-Server gesehen. Da legt er doch tatsächlich nagelneue Zero Days ab. Alles Pre-Releases. Hab's gesehen. Hab sie mir erstmal alle geleecht. Da locke ich mich also in 5 weitere Sites ein, um wieder zu uppen. Für Credits ohne Ende, Alter. Aber denkst du, die Majors waren schon überall drin und rate mal, wer die reingeflasht hat? Auch Foxtrot. Der kassiert sich überall die Credits und ich kann zusehen, wie die Releases sich von einer Seite zur anderen spreaden. Und plötzlich flasht er weitere 100 Maxwares von Adobe. Zeit. Von der Szene zur Verbreitung von Schwarzkopien genutzte Server. SideOp. Abkürzung für Site Operator. Verantwortlicher Administrator eines Szene-Servers. By conservative estimates, more than 200 million people around the world download music, movies, television shows, video games and other electronic entertainment. Welcome to the scene. Netzfilm von Mitchell Reichgut. 9 Millionen Downloads. Mehr als 200 Millionen Menschen weltweit downloaden Musik, Filme, Fernsehshows, Computerspiele und andere Unterhaltungsmedien. Doch die meisten Menschen, die diese Daten tauschen, ahnen nicht, woher sie ursprünglich stammen. Sie wissen nicht, dass eine globale Infrastruktur existiert, deren einziger Zweck die Verbreitung und das Erstellen von neuen digitalen Inhalten ist. An der Spitze dieser Struktur steht eine technologische Elite. Sie hütet streng das Geheimnis ihrer Identität und kontrolliert den Zugang zu dieser Ebene. Diejenigen unter uns, die diese geheime Szene kennen, haben einen Namen dafür, die Szene. Man arbeitet sich halt hoch, aber in der Side-Szene, da rennt dann sowieso nur noch die richtige Elite durch die Gegend, das sind dann wirklich die Leute mit Ahnung. Handle, Snoot. Function, Ex-Szene-Mitglied. Group, keine Angabe. Elite sind eigentlich die Personen, die wissen, was sie intern tun, die wissen, an welchen Stellen die anzugreifen haben und die wirklich ein unglaubliches Fachwissen haben. Also, ich habe da die neuen Releases auf der einen Hand, die anderen auf der anderen. Du alter Racer. Pass auf, Alter. Jetzt habe ich schon bei insgesamt 10 Sites gleichzeitig. Halt dich fest. Da kommt Foxtrot mit dem dritten Release, so ein Entwicklergedöns von Microsoft, was er selbst gecrackt hat. Ich dachte, Foxtrot ist ein Courier und kein Cracker. Das macht voll null Sinn. Courier. Trader. Courier. Szenemitglied, das sich nur auf das Verbreiten von Releases spezialisiert hat. Let's get one thing straight. We're not talking here about kids who make the occasional illegal download of a popular song from the internet and share it with friends. That I mean, the thought of course is wrong. Wir reden hier nicht von Kids, die mal ihren Lieblingssong aus dem Internet downloaden und dann an ihre Freunde weitergeben. We're talking about big business. Professionals who get up in the morning and put in a day of stealing copyrighted music, movies, games and software from the Internet, processing them and distributing them through networks known as wares release groups. These syndicates are highly organized. Wir reden hier von Profis, die Tage damit verbringen, illegal Musik, Filme, Spiele und Software zu verbreiten. Sie sind bekannt als Rares Release Groups und diese Syndikate sind hochgradig organisiert. Wares. Sammelbegriff für Schwarzkopien. Inzwischen wird man ja ziemlich stark darauf sensibilisiert, dass es dann doch irgendwo ein Verbrechen ist. Aber in meinen Augen, wenn ich Daten tausche, wenn ich Software tausche, ohne sie zu benutzen, wo ist da der Bruch? Ich glaube zum einen, dass man weiß, dass man illegal handelt. Das geht schon daraus hervor, dass man Mechanismen der Konspiration einsetzt, um nicht entdeckt zu werden. Handel, Thielke, Joachim. Function, Geschäftsführer. Group, Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. GVU. Ich glaube auch, dass in diesem Kriminalitätsfeld das auch einen besonderen Reiz ausmacht, weil es ist kein typisch traditionelles Kriminalitätsfeld, sondern es hat auch viel von Subkultur. Ich glaube nicht, dass es dieser Szene, über die wir hier sprechen, primär um Destruktion geht. Laut GVU wurden 800 Räume bundesweit durchsucht. Mehrere Verhaftungen fanden Nach statt. Nach Angaben der GVU ist es zum ersten Mal gelungen, die sogenannten Release Groups zu ermitteln. Die BSA hat 25 Personen wegen des illegalen Vertriebs von Programmen übers Internet angeklagt und vor Gericht gestellt. Die Beschuldigten müssen mit Geldstrafen von bis zu 100.000 US-Dollar wegen Verstoßes gegen das Urheberrecht rechnen. Die kroatische Polizei hat zum Schlag gegen Softwarepiraten im Internet Als Folge eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wurden Wohnungen und Geschäftsräume mutmaßlich herausgefunden. Die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Raubkopierer aus Erlangen waren laut Angaben der Staatsanwaltschaft eine Aktion im Rahmen der Operation DVDs und 18 Terabyte an Daten wurden sichergestellt. Weißt du noch die Software, die du mir letztens kopiert hast? Ja. Funktioniert doch. Oder? Ja, super. Aber da war so ein Text dabei, da stand irgendwie was drauf von... dieses geile Ding wurde dir super duper schnell gebracht von Fairlight. Fairlight? Ich glaube, das ist ein Typ. Ich denke nicht, dass das ein Typ ist. Also ich habe ein bisschen rumrecherchiert. Fairlight ist eine Gruppe. Ich frage mich, ob die sich in diesen Tauschbörsen herumtreiben. Bin denen nie begegnet. Keine Ahnung. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Die meisten haben einfach nur mal keine Ahnung, woher die ganzen Raubkopien, sag ich mal, herkommen. Handle, Master B. Function, Courier. Group, keine Angabe. Klingt jetzt ein bisschen arrogant, gebe ich zu, aber wir suchen einfach nur die Besten der Besten. In der Szene ist ja die Hierarchie an sich so stark, krass kategorisiert, dass man permanent dazu genötigt wird, sich permanent fortzubilden, um am Ende sich zur Elite zählen zu können. Man fängt irgendwo unten an durch Kontakte, lernt irgendwelche Personen kennen, lernt dazu, ja, so und so läuft, so und so kann man das und das machen. Und am Ende lernt man dann wirklich die Cracks kennen, die echt den Überblick haben. Und irgendwann, wenn der Punkt erreicht ist, wenn man Chaträume betritt, in denen man noch nie war, dessen Namen man zwar kennt, aber in denen man noch nie war und man dann dort begrüßt wird. Oh, das ist ja so und so und oh, guck mal, ist ja cool, dass der hier mal vorbeikommt. Dann kann man sagen, man ist Elite. Das ist ja auch der große Reiz an der Szene, der Respekt, die Macht, die man am Ende hat. Der Wettkampf der Groups um den schnellsten Crack einer Software wurde mit der Zeit immer organisierter. Die Szene konkurriert permanent um die Erstveröffentlichung neuer Schwarzkopien. Um den Überblick zu behalten, pflegt die Szene ihre Tabellen, die wie beim echten Sport die Platzierungen der führenden Mitglieder aufzeigen. Es gibt klare Hierarchien, Regeln und Verhaltensweisen und sogar eine eigene Währung, die sogenannten Credits. Credits. Credits sind extrem wichtig. Je mehr Credits du hast, desto besser. Denn dann kriegst du das neue Zeug für. Doch am Ende geht's nicht um Credits, es geht um Respekt. Also ein Rechner lief immer, Tag und Nacht. Also irgendwer muss ja laden. Also ich kann ja meine Bandbreite muss ja immer irgendwie ausgenutzt sein. Ja, kann ja nicht sein, dass da mein Einet Mbit DSL da im Idle-Betrieb vor sich hin dümpelt. Also muss der permanent ziehen, also auch nachts. Du musst halt fast sein. Also einfach schnell. Du musst der Erste sein. Der Allererste, der das Release in der Szene spreadet. Sonst hat's keinen Sinn. Du musst vor jedem anderen Courier in der Welt musst du das Zeug an den Mann bringen. Macht in der Szene ist eigentlich dann, wenn man der Schnellste und der Beste quasi ist am Ende. Download Status 37%. Press Details for further information. Press Cancel to abort. Von wegen fast. Das Release ist ein Fake. Es gibt gar keine neuen Adobe Releases. Foxtrot ist ein Faker. Fast alle Releases von Foxtrot sind Fakes. Shit. Seine Files habe ich gestern überall hingeflasht. Weißt du, was ich noch rausgefunden habe? Total Control ist seit Monaten inactive. Und die haben nie Software released. Und der echte Foxtrot war nie ein Courier oder ein Cracker gewesen. Wenn das nicht der echte Foxtrot war, mit wem bin ich dann gestern geraced? Supply. Supplier. Person, die einer Szenegruppe zuarbeitet und sie möglichst vor dem offiziellen Erscheinungstermin mit neuen Veröffentlichungen versorgt. Ein Supplier ist jemand, der Originalsoftware besorgt, zum Beispiel von Presswerken, vom Hersteller, möglichst frühzeitig, möglichst schnell und die kopiergeschützte Originalsoftware dem Cracker weiterleitet, damit der dann den Kopierschutz entfernt. Um an die neuesten Daten ranzukommen, wirbt die Szene Mitglieder aus unterschiedlichsten Positionen an. Die meisten Supplier werden von der Szene im Chat angeworben. Sie erhalten Gegenleistungen, die selbst hohen Szenemitgliedern vorenthalten bleiben. Diese Art der Vergütung sorgt dafür, dass sich sogar in den höchsten Kreisen der Medienindustrie immer wieder Supplier für die Szene finden. Unlimited X. Also Zugang zu allen Daten ohne Limits. Unlimited X ist quasi wie der Schlüssel zum großen Teller, wo alles drauf liegt, was man sich vorstellen kann. So hatte auch die Szene den Hollywood-Schauspieler Carmine Caridi jahrelang als Supplier engagiert. Erst Anfang 2004 wurde bekannt, dass Caridi unveröffentlichte Filme, die er als Mitglied der Oscar-Jury beurteilen sollte, an die Szene weitergereicht hatte. Was natürlich innerhalb der Szene enorm beliebt ist, sind halt Leute, die gerade in solchen Firmen arbeiten, die quasi Möglichkeiten haben, an solche Daten zu kommen. In der Regel immer direkt durch Firmeninsider. Der läuft natürlich nicht über die Straße und sagt, hallo, ich bin ein Supplier. Supplier sind enorm wichtig. Ohne Supplier kein Release. Ohne Release keine Release Group. Der Leecher, ja, und auch der Opa. Ne? Kurier ist da schon der richtige Begriff, weil wir leechen und open ja eigentlich den ganzen Tag. Ja, es gibt Tage, da flasche ich 200 Gigs an Daten und es gibt Tage, da eidle ich einfach nur rum. Es kommt ganz drauf an, manchmal halt, da gibt's einen echten Race. Ja. Wenn dann die Groups wieder so eine Menge an Zeug rauslassen, passiert einfach und da kannst du nicht aufhören. Du bist ja nächtelang, du kannst dich dem Ganzen nicht entziehen. Dann bezeichnen wir hier als Courier jene, die Material schieben, also die von Server auf Server schieben, möglichst schnell schieben, damit möglichst schnell Bandbreite und die Masse erreicht wird. Die meisten Sites haben eine Ratio von 1 zu 3, das heißt, ich uppe 100 Max und darf 300 ziehen oder halt auch mehr, kommt auf die Seite und die Ratio an. Gekickt wirst du, wenn du plötzlich abtauchst. Andererseits, wenn du Lead bist, kickt dich halt keiner schnell. Die Sites brauchen dich ja als Kurier. Ohne Kurier kriegst du keine Wares. Obwohl sie nicht zu den Erstellern der eigentlichen Kopien gehören, ist die Aufgabe der Couriers unerlässlich für die Szene. Erst sie machen die flächendeckende Verbreitung der Wares möglich. Eine Courier Group ist meist international verteilt. Ihre Leistungen werden in Ranglisten festgehalten und in speziellen Szene-Kanälen kommentiert. Top-Couriers befinden sich in einem digitalen Highspeed-Rennen, dem Race. In der Szene kannst du nicht überleben, wenn du dich nicht an den Kodex hältst. Ja? Regeln sind dazu da, damit du Elite bleibst. Sonst fliegst du irgendwann auf, früher oder später. Ja? Hier hat schon alles Rang und Ordnung. Ich meine, Rang schon deswegen, weil die ganz oben sagen, wo es lang geht. Ja? Aber die richtige Elite, das sind die Side-Ops. Wobei als Top-Courier bist du genauso Elite. Ja? Als Courier musst du schon wissen, was du tun darfst und was du besser bleiben lässt. Ja? Klar steht das nirgendwo niedergeschrieben wie die 10 Gebote. Ja? Aber das weißt du eben. Wer das nicht weiß, der ist nicht Szene. Das ist das, was Szene ausmacht. Rules, Kodex, ja, ja, und eben Respekt. 5 Minuten später hast du das Zeug auf allen Sites der Welt. 5 Minuten entscheiden zwischen Lame und Elite. Und all die Filme, die kannst du eh nicht gucken. Ne? So viel Zeug, wie ich da rumliegen habe, da will ich ja Jahre, Jahrhunderte brauchen, bis ich das alles sehe. Das interessiert echt keine Sau. Download Status 59%. Press Details for further information. Press Cancel to abort. FXP-Szene. Nutzer, die sich auf das Tauschen von Wares spezialisiert haben, die von der Release-Szene veröffentlicht wurden. FXP. Chatroom, Couriers, 1337, Topic, We Rule the Universe, 5 Members, Active, Cash Me, Drag and Drop. Foxtrot ist online. Der treibt sich in dem Chatroom der Total Controls herum. Wir haben ihn. Der Chatroom ist invite only. Wait, ich versuch's über den VPN-Server. Alles klar. Drag and drop and cash me. Join the chat. Topic total control forever. 8 members. Active cash me. Drag and drop Foxtrot. Hey, Foxtrot. Wir wissen, dass du Fakes verbreitest. Where have you been? 3 days and 3 nights. Was? This is so right and so wrong. Sag mal, ist der Banane? Nee, das ist ein Bot. Na super, wieder nur ein Fake. Weißt du, was komisch ist? Die Total Control Members hier im Chatroom haben alle die gleiche IP. Alle aus der gleichen Stadt. St. Louis, USA. Finders Keepers, Losers Weepers. Warum gerade St. Louis? Verstehst du das? Ganz einfach. Die Bots kommen alle von einem zentralen Server, von einer Firma. Die nennt sich Tech City. Good night. And don't let the bed bugs bite. Schnauze. Schnauze. Ich glaube, wir werden hier von einer einzigen Institution infiltriert. Mit einem zentralen Server, von dem aus sie die Wares verbreiten. Und wir sollen glauben, dass wir es mit einer internationalen Szenegruppe zu tun haben. Check mal die Website von Tech City und geh dann mal auf die Kundenliste. Ach du Scheiße. Government. Federal Bureau of Investigation, FBI. Hey, Foxtrot ist ein Fett. Shit. Wir müssen sofort Level 9 auf BISA Bescheid sagen. Foxtrot ist Member. Wenn wir nicht was unternehmen, wird die BISA-Seite gebastelt. Dann sind wir alle dran. Und? Hast du herausgefunden, wer diese komischen Groups sind? Ja, das ist ganz schön eigenartig. Keiner dieser Tauschbörsenleute hat je von diesen Groups gehört. Ist das eine Art Verschwörung oder was? Irgendwo müssen die doch sein. Versteck. NSA. Secret Service. Die Leute aus der Release-Szene müssen im Verborgenen arbeiten. Die sind in verschlüsselten IAC-Kanälen oder sogar auf Kanälen von eigenen IAC-Servern, wo du nur draufkommst, wenn dein Internetzugang denen bekannt ist. Und die müssen ja die Öffentlichkeit in jedem Fall meiden, weil es viel zu gefährlich wäre, dass sie hochgenommen werden. Also man muss schon wirklich was tun, um wirklich auf der Top-Site überhaupt mal einen Account zu bekommen. Zu Top-Sites bekommt man nur dann wirklich X, wenn man wirklich zur wirklichen Scene gehört. Also man kann jetzt nicht irgendwie irgendwo aus der FXP-Szene um die Ecke gekleckert kommen. Ja, ich bin hier der Hexor von Hau mich tot, FXP. Und ich kenne hier den Klaus und der hat gesagt, ja, ich soll dich mal anhauen, ob du mir mal einen Account auf eurer Top-Site machst. Solche Leute bekommen keinen X auf richtigen Top-Sites. Die Top-Sites bilden das logistische Rückgrat der Szene. Ihre genaue Anzahl ist selbst im FBI nicht bekannt. Die Betreiber sind oft Administratoren größerer Netzwerke, wo hohe Datenaufkommen nicht auffallen. Auf diesen Servern werden die neuesten Schwarzkopien deponiert. Top-Sites sind quasi die ersten Stellen im Netz, auf denen sich eine Release von einem Film oder einem Spiel überhaupt finden wird. Top-Sites sind quasi die Spitze des Eisbergs. Und wer soll denn bitte auf die Spitze des Eisbergs kommen? Cracking is not just about software. It's about information. About all patterns of life. To crack is to refuse to be controlled and used by others. To crack is to be free. Chatroom. Couriers. 1337. Topic. High up, no one goes further. 7 members. Active level 9. Cash me, drag and drop. Jetzt hört mal zu, Leute. Die Sache mit Bizarre betrifft uns alle. Foxtrot ist ein Fett. Er nutzt die Bizarre, meine Site, als Stützpunkt und Referenz. Wenn ihm das weggenommen wird, braucht er die Bizarre nicht mehr. Dann werde ich sofort gebastelt. Lass uns den Server von Tech City hacken. Wie willst du das denn anstellen? Erinnerst du dich noch, als wir Foxtrot im IRC verfolgt haben und festgestellt hatten, dass die alle auf dem gleichen Server sind? Ja, und? Ich hab rumgeschnifft. Deren Proxy ist offen wie eine Scheunentür. Was immer ihr tut, denkt daran. Wir müssen diesen Foxtrot loswerden. Hacker. Überwachungsstaat. Big Brother. Verschwörung. Rasterfahndung. Cybercrime. unsere Vorsicht ist absolut angebracht, wenn man die Gefahr bedenkt. Wenn man bedenkt, dass wir echt nur ein Hobby betreiben. Ja, andere gehen rudern, schwimmen, was immer. Du kannst eben nicht einfach an die Tür klopfen und mal so in die Szene reinkommen. Wir haben keine Tür. Während für die meisten Nutzer das Internet der Inbegriff des freien Informationsaustausches ist, treibt die Szene ein abgeschottetes Eigenleben, eine für Außenstehende unsichtbare Welt. Täglich veröffentlichen sie Gigabytes an Schwarzkopien und dennoch heißt es innerhalb der Szene, dass die Verbreitung nur intern erfolgen soll. Tauschbörsen wie BitTorrent oder Kazaa sind verpönt. Ihre Nutzer gelten als Abtrünnige. Und trotzdem gelangen die Schwarzkopien meist noch am Tag ihrer Veröffentlichung auch in die Hände gewöhnlicher Nutzer. Weil es natürlich auch innerhalb der Szene irgendwelche Idioten gibt, die sowas witzig finden. Ja? Man ist ja nie wirklich sicher. Man kann ja nie kontrollieren, mit welchen Leuten man da zu tun hat. Und dadurch, dass natürlich der Kern nicht groß ist, aber alles danach immer breiter gefächert wird, also am Anfang gibt es nur die FELs und die echten Top-Sites. Danach kommen irgendwelche gehackten Sites und irgendwelche kleinen Sites, die irgendwelche Leute zu Hause stehen haben. Danach kommen dann hunderte von FXP-Boards, wo die ganzen Download-Süchtigen sich verstecken. Und wahrscheinlich in diesen Rängen oder eine Stufe davor befinden sich dann noch die Kunden, die es witzig finden, irgendwelche Releases ins Usenet oder diverse Peer-to-Peer-Netze zu streuen, um sich dann in diesen Netzen wieder damit brüsten zu können. Am gestrigen Freitag wurde ein Software-Cracker im US-Bundesstaat Virginia zu 18 Monaten Haft verurteilt. Jane Whitman, Kopf der Software-Piratenbande Razer 1911, hat nach Feststellung des Gerichts bereits im November waren die vier Razzier von der Kriminalpolizei in Neuss und der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf in Festgemacht. Unter anderem geht es um 57.000 schwarzgebrannte Software-CDs mit einem Marktwert von 5.000 Euro. 16 Haupttäter sollen in den vergangenen Jahren Software im Unterhaltungs- und Anwenderbereich von weltweit in Umlauf gebracht haben. Sie sitzen bereits in Haft. Chatroom, Couriers, 1337. Topic, we hack, hack, hack, 2, crack, crack, crack. 5 members, active, level 9, cash me, drag and drop. Hier auf dem Server liegen die ganzen Wares, die Foxtrot in den nächsten Monaten releasen will. Da hat hier sogar sein eigenes Verzeichnis. Was machen wir denn jetzt mit all dem Zeug? Wir können alles killen. Dann guckt das FBI blöd aus der Wäsche. Das hilft mir nicht weiter. Die Bisa, Jungs. Ihr müsst an die Bisa denken. Ich weiß, was wir tun. Ziehen die Bisa einfach auf diesen gehackten FBI-Server um. Wir haben doch jetzt Super Admin X auf dem gehackten Server. Geil. Dann lockt das FBI sich in ihren eigenen Server ein, ohne es zu merken. Genau. Level 9 kann ja weiterhin ob bleiben. Der Unterschied wird nur der sein, dass der Server beim FBI steht. Und wenn das FBI eines Tages die Bisa basten möchte? Dann werden sie ihren eigenen Server basten. Wie geil! Ich stelle mir schon die dummen Gesichter der FBI-Agenten vor. Wenn sie die Türen aufbrechen und Freeze FBI schreien und merken, dass sie in ihre eigenen Räume eingedrungen sind. Jungs, ihr seid klasse! We ain't using, we ain't spreading, but we love cracking. We love racing. A game worth using is a game worth buying. Es erscheint fast widersprüchlich, dass ausgerechnet die Szene es nicht schafft, die Verbreitung der eigenen Schwarzkopien zu kontrollieren. Was einst ein elitäres Wettrennen zwischen den Mitgliedern sein sollte, vermischte sich immer mehr mit dem Endnutzer, dem Verbraucher der Schwarzkopien. Etwas ungewöhnlich erscheint sogar der Aufruf vieler Szenemitglieder, sich das Original zu kaufen, sollte man schließlich die Kopie tatsächlich benutzen. Das Vertriebssystem muss man sich hier ja vorstellen wie eine Pyramide. Ganz oben sind die Hacker, Cracker, Releaser, die das Material beschaffen, immer wieder Frischfleisch und in die Pipeline eingeben. Auf einer zweiten Ebene, die mit Erzeugen von Bandbreite bezeichnet werden kann, Afil-Server und FXP-Server und dann letztlich das Auftauchen in Internetauktionen oder auch das Auftauchen der gebrannten Ware auf Flohmärkten wird natürlich von dieser Elite, die da ganz oben wirkt, ausgelöst. File-Sharing ist die unterste Ebene, Alter. Ja. Das ist absoluter Crap. Das ist das, was übrig bleibt, wenn die Szene beim Essen krümmelt. Ja. Alles Lamer. Der größte Idiotenhaufen dieses Planeten. Weil die mit Informationen und mit Daten quasi handeln und agieren und die durch die Welt verbreiten, die nicht für sie bestimmt worden sind. was hat bitte die Release von Film XY in diesen dämlichen Peer-to-Peer-Netzen zu suchen? Die Leute haben es doch nicht mal verdient. Die haben dafür nichts getan. Die wissen weder, was es für eine Arbeit macht, sowas zu erzeugen, geschweige denn, wo überhaupt die Daten herkommen. Was wollen die bitte damit? Ja? Da sitzen dann irgendwelche Muttis zu Hause und irgendwelche Steppken aus der Grundschule und ziehen sich den Scheiß bei E-Mail, Torrent und sonst wo runter und freuen sich dann noch, ja, was sie für eine Helden sind. Und dann schmücken sich noch irgendwelche Möchtegern-Groups, ja, hier Torrent Super, Licha, hast du nicht gesehen, mit fremden Lorbeeren. Was soll das? Das ist Diebstahl, das ist Diebstahl. Das sind die Raubkopien. Also ich verstehe auch nicht, warum die Ware-Szene so ein Problem mit dem Falschsharing hat. Das ist auch wieder dieses elitäre Gehabe, wir sind was Besseres. Ich finde es okay, wenn die Leute nach Möglichkeiten suchen, Programme einfach auszuprobieren. Es kann nicht jeder Zugriff zu einer FTP-Seite haben, das liegt einfach an der Natur der Sache. Und dann schmeißt man halt seinen BitTorrent-Client oder seinen Esel an und zieht sich das. Und die Sachen sind natürlich teilweise mit Viren verseucht, noch und nöcher. Oder du willst dir irgendeinen Film ziehen und kriegst einen polnischen Porno. Die Leute wollen Materialien haben und warum sollen sie dann nicht über diese Schiene versuchen, an was ranzukommen? Download Status 73%. Press Details for further information. Press Cancel to abort. Chatroom Couriers 1337. Topic Bizarre. Bizarre. That's all very bizarre. 6 members. Active Level 9. Cash me. Drag and drop. Zuerst zieht ihr meinen Server auf einen FBI-Server um. Okay. Anfangs dachte ich, super Idee. Aber nicht, wenn mich jemand aus meiner eigenen Zeit kickt. Und schlimmer noch, dieser Lamer, der mich gekickt hat, nennt sich auch Level 9. Und jetzt verkauft er die Wares auch noch. Ich habe auch meine Co-Admin-Rechte verloren. Hey, ich bin euch ja dankbar, dass ihr meinen Hals aus der Schlinge gezogen habt. Ich habe mich anfangs totgelacht, die Vorstellung, Side-Op zu sein, wo doch meine eigene Side beim FBI liegt. Das war schon extrem cool. Aber Jungs, wir haben die Kontrolle über die Side verloren, verdammt nochmal. Ich habe euch gewarnt. Ihr sollt mit den Ex nicht so leichtgläubig umgehen. Naja, ich habe gedacht, wenn doch der Server eh sicher vor Busts ist, kann man ja mal ein bisschen freizügiger Ex verteilen. Angeblich wurden in geschlossenen Rooms der Bizarre Auftragskiller von der russischen Mafia organisiert. Und das in meiner Side. Jetzt bin ich nicht nur der Betreiber einer illegalen Site mit Schwarzkopien, sondern ein Schwerverbrecher. Ja, aber das bist du ja gar nicht. Wenn das FBI die Side-Hops nimmt, werden sie denken, dass ich Level 9 dahinter stecke. Die werden denken, dieser Level 9 war nicht nur so dreist, seine Site auf unseren Server zu stellen. Nein, er war auch noch so dreist, organisiertes Verbrechen dort zu erlauben. Ja, aber ja und? Die wissen doch nicht, wer du bist und wo du wohnst. Wenn das FBI auf der Suche nach einem Raubkopierer ist, dann hilft es, anonym zu sein. Wenn das FBI nach einem Drahtzieher sucht, der eine Plattform für die Mafia geschaffen hat, dann sag ich dir, werden sie mich finden. Hört mal, Jungs, die Sache ist mir zu heiß geworden. Ich werde für eine Weile offline sein. Ich rate euch das Gleiche. Drag and drop left the chat room. Hör mal, ich muss auch los. Wir sehen uns, ja? Cash me left the chat room. Das ist wirklich großartig, Jungs. Level 9 changed topic to fuck you all. Level 9 left the chat room. The scene is like an addiction. Once you see it, once you've been a part of it, it's hard to leave without wanting to come back for more. There are dangers, of course, but I'd be lying if I said that wasn't part of the attraction. Besides, like any other kind of addict, I always felt like I had the whole thing under control. I could tell my friends, but they think I've lost it anyway, that this is just a passing phase, and the running will wither down. FED, Abkürzung für Federal Agents. Wenn du nur lange genug bohrst und probierst, wirst du überall reinkommen. Es ist nur eine Zeitfrage, denke ich. Es gibt einen gewissen Verhaltenskodex, den kann man auch als Newcomer lernen. Und wenn man das wirklich will, behaupte ich, kann man sich überall einarbeiten. Das könnte auch jeder Ermittler. Also die effektivste Möglichkeit ist, jemanden zu finden, der in der Szene ist und der Motive hat, gegen die Szene selbst zu operieren. Und eine solche Konstellation haben wir in der Szene seit vielen Jahren, die gekennzeichnet ist durch den erbitterten Krieg, den sich auch in der Szene die Old- und die New-Schooler liefern. Old-Schooler, jene, die immer gesagt haben, alles aus der Szene und alles für die Szene, aber eben nur für die Szene und sonst für niemanden, und die plötzlich festgestellt haben, durch neue Script-Kids und wie sie alle heißen, wird plötzlich eine massenhafte Verbreitung des Produktes durchgeführt, das wir eigentlich elitär ausschließlich in unseren Kreisen haben wollten. Und da gibt es jetzt eine natürliche Feindschaft, die sich die Verfolger nutzen können, um in diese Strukturen einzudringen. Release-Szene. Die Release-Szene sorgt nicht nur für die Verbreitung von Schwarzkopien, sondern auch dafür, dass eine Erstveröffentlichung Release als Schwarzkopie stattfindet. Es ist der Tatsache, dass unsere modernen Gesellschaften sich in vielerlei Hinsicht von IT und dem Funktionieren von IT fast vollständig abhängig gemacht haben. Wenn hier organisierte Strukturen existieren, die diese Strukturen sabotieren können, und zwar sabotieren können nach freiem Gusto, wie immer sie wollen, dann stellt das in der Tat nicht nur für die Film- und Musikindustrie, sondern plötzlich für die Gesamtgesellschaft ein Riesenproblem dar. Ich glaube, das hat die Sicherheitsbehörden in den USA sehr, sehr aufgeschreckt. Operation Buccaneer. So heißt die größte Maßnahme gegen das Syndikat der Softwarepiraten, die das FBI 2001 startete. In Zusammenarbeit mit dem US Department of Justice, Criminal Division, Interpol und polizeilichen Ermittlungsstellen weltweit. Das waren drei separate Busts und die waren schon ein Riesenschock für die Szene. Zwar war die Szene schon immer von der Polizei verfolgt worden, aber nie in einem derartigen Rahmen. Bislang hatte sich Interpol und das FBI nicht für die Szene interessiert und der Kern der Szene war auch nie in die Schusslinie gerückt. Immer hat es mal einzelne Mitglieder erwischt, was für die Szene nicht ganz so dramatisch war, also Geldstrafen hier, kleinere Urteile dort. Aber jetzt kommt das FBI und ermittelt undercover und bezeichnet die Jungs als Kartell und als Syndikat, und plötzlich werden 16-jährige Kinder von US-Marshals abgeführt. Also ein Bass ist nicht so, wie man sich das jetzt im Fernsehen vorstellt. Dann steht man im Halbschlaf vor der Tür, öffnet die Tür. Ja, wir sind hier von der Polizei, LKA. Und im nächsten Moment denkt man sich dann, oh Gott. Und dann hat man auch schon die erste Person in seiner Wohnung und kriegt dusselige Fragen gestellt, was man hier eigentlich gerade macht. Es traf die Szene unerwartet. Eine schnelle Folge von Busts. Operation Digital Pirates, Operation Bandwidth, Operation Fastlink. Sie stellten den spektakulären Höhepunkt der lang andauernden Ermittlungen dar. Du wirst auch nicht gefragt, also die setzen sich dann halt an deine Rechner ran und gucken, was so los ist. Dann werden die PCs alle eingeschaltet, die laufen, da wird dann erstmal geguckt, welche Programme da so installiert sind. Und du stehst dann das neben, in Boxershorts. Und dann stehst du da früh morgens um 7 und denkst dir so, ja, das ist genau das, was ich mir heute am Freitag, den 13. vorgestellt habe. Und dann durchsuchen die da deine Wohnung und nehmen dir da deine Hütte auseinander. Das FBI hat im Rahmen der Aktion Buccaneer eigentlich zum ersten Mal Einblicke gewonnen in diese Szene und hat die Strukturen gemessen an sonstigen organisiert kriminellen Strukturen und hat festgestellt, die sind sehr, sehr ähnlich. Was die Konspiration anbetrifft, was die Arbeitsteiligkeit anbetrifft. Also ein ganz einfacher Gesichtspunkt. Man hat das zum ersten Mal gesehen und festgestellt, das ist highly organized. It's not just a US crime problem. These acts of piracy are executed on an international stage. And they need an international law enforcement response. Diese Art der Piraterie ist ein globales Problem und erfordert internationale Polizeiaktionen. Last month. Und genau das ist letzten Monat passiert. Operation Fastlink, die größte und globalste Maßnahme, die je gegen Piraterie unternommen wurde. Am 21. April diesen Jahres haben das FBI und unsere internationalen Partner über 120 Hausdurchsuchungen in 31 Staaten und 10 Ländern durchgeführt. Online-Piracy-Enterprises. We seized over 200 computers and servers. Wir haben über 200 Computer mit Hunderttausenden illegal kopierten Datenträgern beschlagnahmt, 100 Anführer dieser Gruppen identifiziert, und wir erwarten weitere Erfolge in den nächsten Tagen. Expect that number to go much higher in the days ahead. Chatroom, secret, palace, topic, invite, only, get off, don't, even, try, 4 members, active, level, 9, Foxtrot. Okay, hier ist der Deal. Ich gebe euch die Adressen aller Top-Couriers meiner Site und ihr vergesst, dass ich hier existiert habe. So einfach geht das nicht, Level 9. Hör zu, die Jungs wissen, dass du FBI bist, okay? Ihr habt keine Ahnung, worauf ihr euch da eingelassen habt. Entweder wir haben einen Deal oder ihr werdet leer ausgehen. Wir wissen, dass du der Side-Op der Bizarre bist. Du bist nicht mehr in der Position, einen Deal mit uns zu vereinbaren. Ich habe keine Angst vor dir und deinem FBI-Verein. Wenn du einen Deal haben willst, dann jetzt oder nie. Sag mir, was du möchtest. Ich sag dir, was ich tun kann. Ich will, dass du und deine FBI-Jungs akzeptieren, dass ich nicht mehr der Side-Op der Bizarre bin. Okay, erledigt. Okay. Ich erwarte die Real Names und Wohnungsadressen aller Couriers, die du kennst. Ich kenne sie nicht. Als Super-Undercover-Agent solltest du es besser wissen. Niemand nutzt hier Real Names, geschweige denn irgendwelche Adressen. Ich weiß auch nicht mal, aus welchem Land die Couriers kommen. Kannst du die Weltkarte lesen? Ja. Alle Länder in Europa außer dem Osten. Füge hinzu. Kanada, USA und Australien. Rest uninteressant. Die Adressen der Couriers. Du weißt, was zu tun ist und wo du mich findest. Versteck. NSA. Secret Service. Angst vor einem Bast hast du immer. Die Frage ist nur, wie secure bist du? Ich sag mal so, wenn du dich über fremde VPNs auf gehackte Server durch 2 Proxys loggst, ja, vergiss es. Kann ich nicht mal Gott persönlich tracen. Aber wenn mal eine VPN ausfällt und du hast einfach keinen Bock auf einen Hack, dann gehst du beim Public Channel und zack, aber wer so blöd ist, der ist selber schuld, den basten sie dann. Sie sind hochgenommen worden und dann hast du dann nach 4 Wochen gehört, sie haben wieder einen Computer und wenige Tage später hatten sie dann auch Modems und waren dann wieder im Business. Und dann sind sie nochmal hochgenommen worden und ein Vierteljahr später kam dann das Gleiche nochmal. Also manche lernen auch nicht draus. Es gibt eine Reihe, die abspringen, weil die kriminelle Energie nicht ausreicht und sie auf die Finger bekommen haben. Es gibt die anderen, deren kriminelle Energie ausreichend ist, um weiterzumachen, sogar nach dem Prinzip jetzt erst recht. Und sich dann aber auch eben noch stärker abzuschotten und noch stärker zu sichern. Das ist ein Prinzip, das ist ein traditionelles Prinzip organisiert krimineller Strukturen, das wir in anderen Bereichen auch haben. Die Szene war nicht zerschlagen. Nach den Busts, also das dauert dann vielleicht so 1 Monat, 2 Monate maximal. Danach erfolgt dann die große Reorganisation, würde man sagen. Wenn bei Operation Buccaneer, ich weiß nicht, wie viele Gruppen dadurch zerschlagen worden sind, aber für jede Gruppe, die zerschlagen worden ist, sind mindestens 2, 3 neue gekommen. Weil dadurch Stellungen frei geworden sind, Positionen innerhalb der Szene. Und am Ende wird genau das Gegenteil von dem erzeugt, was sie sich wohl bei ihren Busts gedacht haben. Das Krasse war, dass die Member von Rock Warriors als Protest direkt 3 Server vom FBI mit Hacks lahmgelegt haben. Ne? Das waren DOS-Attacken, Denial of Service. Ja. Auf allen Cracks stand dann irgendwie was wie Fuck the Police. Ja. We're the Devils, we're the Angels, we're the Gods. Seen forever, sowas in der Art halt. Heute ist die Szene eigentlich aktiver als jemals zuvor. Das heißt, sie schützt sich jetzt besser und ist hierarchischer organisiert. Und das ist durchaus ein Problem, denn die Szene ist eine Organisation, die ja eigentlich das gesamte Informationsnetzwerk unserer Welt beeinflusst. Also die Musik- und die Softwareindustrie, die Filmindustrie, den Spielemarkt. Doch es gibt jetzt eigentlich keine anständige wissenschaftliche Analyse über diese Subkultur. Es gibt kaum Bücher, auch Journalisten kriegen keine Interviews mehr, weil die Jungs nicht mehr aufzufinden sind. Und dabei sind ja die Taten der Szene eigentlich doch allgegenwärtig. Wie soll man aber über die Tätigkeiten einer Subkultur berichten und wie soll man sie verstehen? Und wie sollen die Probleme je wieder gelöst werden, wenn die Ermittlungen sie nur noch weiter in den Untergrund treibt? Die echte Elite, die bleibt dabei bis zum Ende. Online until bust, online bis zum Knast. Das ist das, was die echte Szene ausmacht, nichts anderes. Affle, Abkürzung von Affiliate, zu Deutsch Partner, Partnerschaft. Hierunter versteht man die Zusammenarbeit einer Release Group mit dem Betreiber einer Site. Die Filmindustrie hat den Kampf gegen Raubkopierer aufgenommen. Doch jetzt schlägt die Szene zurück. 100 Server wurden laut Angaben der Polizei aufgrund sogenannter Racheaktionen von Softwarepiraten zerstört. Hierbei handelt es sich um eine weltweit organisierte Szene. Um langfristige Erfolge im Kampf gegen böswillige Angreifer im Internet zu erzielen, wir müssen Hacker verstehen, bevor wir sie bekämpfen, sagt der Forschungsleiter Professor. Deshalb hält auch der Medienrechtler Thomas Hören von der Universität Münster nicht. Der Kampf der Industrie, sagt er, ist in diesem Bereich doch längst verloren. Dafür gibt es inzwischen einfach viel zu viele Angebote und Internetnutzer. Doch, natürlich kriegt man sie, man kriegt alle. Es ist eine Frage des Aufwandes, der betrieben wird. Wenn du so einen richtigen Aufwand betreiben willst, ja, und ich rede von richtig coolen Hacks seitens der Feds, ja, vielleicht schon. Aber was du halt immer wissen musst, ist, dass die Szene zu jeder Trace-Technologie immer eine Tarntechnologie prockt. Ein Szener ist einfach ein Technikfreak, ne? Ja, ich glaube, man hat Angst vor den Fähigkeiten dieser Leute. Und ich denke, dass vor dem Wissen dieser Leute latente Ängste bestehen. Chatroom, Curious, Topic, Visa is down, Phoenix is up, and up we go. 16 members, active, cash me, drag and drop. Wie kamst du auf den Namen Phoenix? Na, Phoenix aus der Asche. Ich wollte schon immer meine eigene Site. Nachdem die Bisa offline ging, muss ja jemand die Szene mobilisieren. Hast du gehört, die haben letzte Woche Zigzag gebastelt. Die ehemaligen haben sich seitdem gesplittet in Zig und Zag. Jetzt racen die auch noch gegeneinander. Crazy, Alter. Ich weiß. Phoenix wird nächste Woche Zag Headquarter. Cool. Viele Alte sind ja seit den Busts inactive geworden. Kann mir nur recht sein. So viele neue Groups hatte die Szene selten gehabt. Das nenne ich Lamer-Bereinigung. Machst du mich zum Koop? Bring mir mal ein paar Efforts. Dann schauen wir weiter. Hast du mit einem chatten können? Nee, keine Chance. Alle Channels sind verschlüsselt. Vielleicht gibt's sowas wie die Szene gar nicht. Ist das nicht so eine Art Verschwörungstheorie? Nee, ich sag doch, wer nennt sich denn schon die Szene? Sag mal, hast du eigentlich den neuen Film mit Hopkins? Ja, den zieh ich mir gerade im BitTorrent runter. Cool. Brennst du mir den, sobald du ihn hast? Ich denke, die suchen nach einer Subkultur, in der sie irgendwie untertauchen können, wo man sich kennt, wo man sich vielleicht nicht persönlich trifft, wo man miteinander zu tun hat und wo man gemeinsam an Projekten arbeitet. Und sei es, dass man einen Supplier sucht, der möglichst schnell irgendwelche Originale besorgt, nach einem Cracker sucht, der möglichst genau und möglichst schnell und möglichst verfügbar ist. Ich glaube, dass die Leute, die in diesem Bereich tätig sind, sich sagen, eigentlich bin ich nicht kriminell, sondern ich bin ein Angehöriger der Subkultur, der für hehre Werte steht, wie Meinungsfreiheit, wie es darf kein Herrschaftswissen geben. An all diesen Dingen arbeite ich mit. Die Frage ist ja ganz gut, wenn es nichts mehr zu releasen gibt, klar, dann gibt es auch keinen Grund, irgendwas zu cracken. Das wäre echt krass. Dafür würde ich die Szene aufgeben, weil macht ja dann auch keinen Sinn mehr. Alle Daten frei, kein Copyright mehr, gibt's nichts zu cracken, ne? Also es ist halt einfach nicht so, ja? Und deshalb gibt's uns ja auch die Szene. Download Status 100%. Download complete. Press Details to open document. Digital Underground von Evrim Sen. Es sprachen Florian Lukas, Barnaby Metzschurat, Martin Boss, Tim Seyfi, Matthias Czervenikas, Marc Hosemann, Christian Schramm, Volker Wolf, Hildegard Meyer, Fabian Körner, Silke Linderhaus, Jörg Dippe, Marc Rossmann und Edda Fischer. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Viviane Koppelmann. Regie Martin Zöker. eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.